spür, fühl mich gut, geborgen, einfach frei, ganz ohne Sorgen. So was hab ich mir gewünscht und dachte ich jetzt verpasst. Manchmal werden Träume wirklich wahr. Nur bei dir kann ich sein, wie ich bin, ganz ungeschminkt. No, no, no.